Ü12 Textkaraoke. Ja, bitte? Zusammen oder getrennt? Zwei Kaffee und zwei Stück Kuchen, das macht 7,80 €. Danke, auf Wiedersehen.